So, jetzt grüß Gott. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja, ja, hallo. Grüß euch, seid wieder alle zusammen im Studio. Herr Finzke, ein schönes Mikrofon haben Sie da um. Ja, ich habe es selber gemacht. Selber gebunden, nehme ich. Ich kann es Ihnen verkaufen, wenn Sie möchten. Sagt es einmal der Herrin im Studio. Da riecht es ein bisschen streng da. Da ja, stinkt. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja, Herr Angermeier. Es stinkt ganz gewaltig. Ja, das ist eine gewisse Note von Wurst. So ein bisschen ranzig auch. So ja, ein bisschen ja. Abgestanden. Abgestanden würde ich auch sagen. Und es ja. Hat fast ein bisschen Käsig. So. Käsig. Ja, so ein bisschen. Wenn ich den Geruch aquarellieren wollte, müsste ich ganz ehrliche Farben nehmen. Mhm. Ach, das ist jetzt interessant. Aber ja. Habt ihr euch nicht gewaschen oder was? Doch, ja, doch. Ja, schon ein ja, bisschen. Ja. Also ich wasche mich immer zusammen mit dem Herrn Finzkei und ich habe heute Morgen nicht gesehen, wie er sich nicht gewaschen hat. Ja, wenn's ihr alle jetzt sauber seid, dann da können sie ja nur an für sich, kannten sie ja bloß die Hund unterm Tisch drunten sein, gell? Hm? Hm? Oh. Schaut mal da. Was? Aha, so, jetzt. Nee, da sind keine Hunde. Sind leider keine Hunde vorhanden. Das sind ja überhaupt keine drunten. Alles leer. Ja, ich glaube. Aber wir haben ja schon unsere Hellseherin, Frau Kinderreit, im Studio. Die hat bestimmt einen dicken Hund in der Tasche. Na, wenn keine Hunde da sind, vielleicht ist der da. Dann werden es wohl noch kommen. Nein, die werden nicht mehr kommen. Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Ja, ich weiß das. Ich weiß auch, dass Sie sich alle heute Morgen nicht gewaschen haben. Oh, seine Unverschämtheit! Das ist sofort zurück. Oh, das ist eine Frechheit. Also ein Glück, dass die Sendung noch nicht angefangen hat. Oh, ja, wirklich wahr. Ja, meine Herren, ich sage eben auch, wenn ich unangenehme Wahrheiten sehe, nicht wahr? Also nicht so, wie die Leute denken, dass Hellseher ja immer nur die schönen Dinge des Lebens... Jetzt haben Sie schon alles verraten. Die Sendung hat ja noch gar nicht angefangen. Ja, was soll da jetzt noch kommen? Oh Mann. Ja, so. Jetzt reden Sie schon zu Ende. Ja. Jetzt ist schon passiert. Ja, wenn ich es recht bedenke, dann, ich glaube, ihr habt es doch ein bisschen vergessen heute da mit der Seife. Vielleicht unter den Achseln nicht so richtig. Gut, die Bürste habe ich auch nicht gefunden dann. Ich beobachte ja auch immer Kanaldeckel und da steigt manchmal ein übler Geruch auch raus und der überträgt sich dann auf mich. Ja, ich weiß, dass Sie keine Decke beobachten. Ja, und bei Ihnen, gell, bei Ihnen war auch die Zahnbürste und die Seife ganz trocken. Ja, die ist mir hinter den Schrank gefallen, die habe ich nicht mehr gefunden. Ja, da kann man nichts machen, das verstehe ich natürlich. Hinterm Schrank stinkt es bei mir auch ziemlich, wenn ich dahinter lange ohr. Dann habe ich es sein gelassen. Unterm Bett bei mir. Meine Herren, ja, jetzt beruhigen Sie sich mal. Also dieser Gestank hat ja ganz andere Gründe. Was? Ich freue mich, Ihnen etwas Interessantes mitteilen zu können. Ehrlich? Jetzt schon. Heute Abend um präzise 22.30 Uhr wird die Welt untergehen. Was? Oh, meine Uhr steht. Und das kündigt sich an durch einen infernalischen Gestank. Ach, wie viel haben wir das denn gar nicht? Ja, dann werde ich mich morgen auch nicht waschen. Achso, die Welt geht ja unter vorher. Das stimmt, dann werden wir uns alle nicht mehr waschen. Nee, das ist mir auch sehr recht. Dann. Also sie wird untergehen in einer gigantischen Biogasexplosion und was sie hier riechen, ja, das habe ich schon immer das geahnt. Ist selbstverständlich auch ihr Körpergeruch, aber natürlich auch ein Vorbote des... Jetzt erkenne ich ihn wieder. Ein Vorbote? Untergangs. Ach so. Untergang. Was machen wir denn da? Deo. Wir könnten am Schluss einfach den Deo. Das hilft natürlich. Was ist denn eine Luft hier? Kann man das nicht vorstellen? Eine Luft jetzt zum Schneiden. Ja. Weltuntergang, ja, was machen wir denn da? Ja, das kommt mir auch ein bisschen ungelegen. Ich wollte morgen ins Kino. Also ich gebe erstmal meine ganze Flasche ab. Ja, das mache ich immer Also habe ich mehr Platz. Also wisst ihr was, wenn die Welt untergeht, dann ziehe ich zu meiner Tante auf Bad Tölz. Ja, aber Bad Tölz geht doch mit unter, das Herr ist Angermeier. Ein Stück Welt wie wir alle. Ja, Bad Tölz geht sicherlich unter, aber erst in 50 Jahren, weil in Bad Tölz alles 50 Jahre später ist. Stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Das ist eine Überlegung wert. Ja, wie kommen wir denn da jetzt so schnell? Ich meine, was machen wir jetzt, Ihr wisst sicher, das gibt es den berühmten Spruch, mi legst am Arsch, ich bin aus Tölz. Ja, da kommt alles 50 Jahre später. Das dauert 50 Jahre. Ah ja. Aber was machen wir jetzt angesichts des drohenden Missstandes ganz konkret? Also wir könnten vielleicht, wir könnten einfach... Als ob nichts gewesen wäre, übergehen zu... Ja, zu was denn nun? Zu was? Ja, was war denn das nochmal? Ja. Zu... Eure Tagesordnung! Herrschaftszeiten, super! So, richtig, Weltuntergangsstimmung hier. So. Tja. Auf Bad Tölz, habe ich gesagt. Auf Bad Tölz? Ja, Prost. Das für ein Geräusch? Das war gar kein Toast. Die Technik funktioniert ja schon wieder. Das ist der Ottfried Fischer, ja, ist der Polizist. Geräusche. Probleme mit der Technik, würde ich sagen. Jetzt wollten wir doch gerade die Sendung anfangen. Verflixt noch eins. Wer ist in Bad Tölz? Da gibt es so einen dicken Polizisten, der Ottfried Fischer, der ist so fett wie drei Öltonnen. Gottfried Fischer heißt der doch. Ah, nee, Gottlieb. Was sind denn das für Geräusche? Hm? Ohne, dass ich jetzt von Gottfried Fischer ablenken möchte, aber da sind Geräusche in der Leitung. Das hört sich an, wie als ob jemand bieselt. Vielleicht müssen wir... Himmels Willen. Die Hotline anrufen. Die Hotline, ja, die mal Hotline. Wieder. Das geht so nicht. Mhm. Machen wir das vielleicht als nächstes, als ersten Beitrag. Gut. Hoffentlich ist er da. Wie lange dauert das denn noch? Herr Programmierman. Hallo. Ja, also hier ist Michael Schumacher. Ich wollte sagen, diese Sache mit der Mauer, gegen die ich angeblich gefahren bin, das ist also nicht Herr wahr. Schumacher. Da saß der Co-Pilot am Steuer. Ich glaube, ich habe mich verwählt, Herr Schumacher. Wiederhören. Es tut mir leid. Verwählt. So was Dummes aber auch. Hätte ich extra nachgeguckt im Telefonbuch. Hoffentlich ist der jetzt endlich da. Ah, jetzt kommt was. Programmierman, der Mann am anderen Ende der Hotline. Hört sich übel an. Ich komme sofort bei Ihnen vorbei. Programmierman, der Mann, für den die Dinge kein Geheimnis sind. Das ist ein 96er Amselfelder. Den baue ich Ihnen aus. Programmierman, der Mann für ungewöhnliche Konzepte zu günstigen Konditionen. Ja, wissen Sie, ich habe mir da so ein Modem gekauft und das rennt jetzt immer in der Bude rum und scheißt mir alles voll. Was soll ich bloß machen? Hören Sie, ich könnte Ihnen ein SCART-Kabel verkaufen, dann wären Sie schon zu dritt. Ich spiele aber bloß Tarock. Programmierman, der Mann, der eine große Zukunft gehabt hätte. Ich habe gerade Wildwesthemden installiert. Wildwesthemd-Fonds. Programmierman, der Mann fürs Grobe. Hallo, es ist... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist dieser Bildschirm, wissen Sie? Da sind, also vielleicht... Nehmen Sie doch bitte diese Drähte. Es ist ein grüner und ein blauer Draht. Nehmen Sie doch bitte mal die Brille ab. Aber gern. Danke. Du meine Güte. Na, da bin ich aber froh, dass ich Sie endlich erreicht habe, Herr Programmierman. Sie haben ja einen ganz schön umfangreichen Anrufbeantworter, muss ich sagen. Also passen Sie mal auf, wir haben hier ein großes Problem bei uns im Studio. Und zwar ist, also es sind ich bin ganz aufgeregt, Sie merken es schon. Also es sind eigenartige Geräusche aufgetaucht und es stinkt ganz furchtbar. Und außerdem ist noch Weltuntergang bald, also wir sind ein bisschen ratlos. Hört sich übel an, ich komme sofort bei Ihnen vorbei. Das ist sehr nett von Ihnen, ja, das freut mich, ja, das ist wirklich sehr nett, Dankeschön, ja, Werte Damen und Herren, hiermit möchte ich Ihnen meine Fähigkeiten als Hellseherin anbieten und mich für die Teilnahme an einer Ihrer Shows bewerben. Ich bin in Belgien geboren und lebe seit 26 Jahren in Deutschland. Meine Fähigkeiten als Hellseherin habe ich mit 8 Jahren durch die Voraussage des Todes meiner Tante entdeckt. Seit 17 Jahren arbeite ich hauptberuflich als Hellseherin. In dieser Zeit habe ich bei verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen im In- und Ausland, unter anderem auch in Amerika, mitgewirkt. Meine Erfolge kann ich mit Korrespondenz aus aller Welt belegen. Die verschiedenen Presseagenturen haben über mich viele Presseberichte veröffentlicht, von denen ich einige in Kopie diesem Schreiben beifüge. Des Weiteren lege ich Mitschnitte auf Tonträgern und Videoaufnahmen bei. Mit freundlichen Grüßen, Erika Kindereit. Thank you. bin ich Kapitän, kann mit den Seifendosen Dampfer spielen. In meiner Badewanne ist es wunderschön, da fang ich an, die Meere aufzuwühlen. Ich fühle mich als Mann der Tat und drehe an dem Wasserhahn und bin ein wilder Seepirat auf weitem Ozean. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen, und wenn die großen Wellen mich umspülen, dann können sie mich einmal restlos glücklich sehen. Als Kapitän, ach ist das schön, in meiner Badewanne bin ich Kapitän, ach ist das schön als Kapitän. Meine Herrschaften, ich kann Sie beruhigen. Also, es ist für alles gesorgt. Ich habe den Programmierman jetzt erreicht und er sagt, das hört sich übel an und ist auf dem Weg hierher. Vorher hatte ich allerdings einen Hans Schumacher in der Leitung, was ich nicht ganz verstehe, denn ich habe dieselbe Nummer gewählt. Und der hat mir irgendwelches Zeug erzählt. Was? Ja, nun. Da kann man nichts machen wahrscheinlich. Aber ich kann jedem empfehlen, auch den Hörern draußen. Wir haben dafür bezahlt. Bei Programmierman mal anzurufen, das ist sehr aufschlussreich. Die Nummer ist 760204. Und das lohnt sich also jederzeit. Und da kommt dann auch jemand und langweilt ihre Elektrogeräte zu Tode. Herrschaftszeiten, ich glaube, ihr stinkt's. Ja, das ist das Deodorant, Herr Angermeier, das wir vorhin versprüht haben. Das stinkt sogar ganz gewaltig, würde ich sagen. Schauen Sie, meins ist schon fast verflogen. Aber es stinkt schöner als vorher, finde ich. Ja, na, Irish Moos. Und dieses Geräusch, furchtbar. Ja, Irish Moos. Ich habe Paral verwendet. Ich finde, das passt immer ganz gut als Note zu meinem Oberbekleidungsstück. Das riecht wie Aral riecht bei Ihnen. Das ist eine Unverschämtheit. Sie sind doch das alle Aral-Enotiker, ich weiß es doch genau. Was? Außerdem riechen Sie nach Backfischgeist. Das ist die Olawei mit Ihrer Psychologie da, Herrschaft. Ich verstehe überhaupt nichts. Ja, Herr Finzkei, Sie haben doch Quiz Back genommen oder Tabak oder irgend sowas. Also vielleicht das ist ja auch völlig egal, meine Herren, wenn Sie glauben, dass Sie mit dem Deo den Weltuntergang abwenden können, dann haben Sie sich getäuscht. Die Erde wird um 22.30 Uhr untergehen. Aber das ich sehe doch bald. Es genau. Es rückt immer näher, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich auch Scheiße, schon. Es fängt doch wieder an zu stinken. Ich muss es Ihnen leider Herr sagen, Angermeier, wie was es ist. Sie denn? Oh, es riecht etwas ui. Oh, jetzt wird es brenzlig. Apfel, jetzt stinkt es wieder. Wäre es Ihnen recht, wenn wir noch mal kurz rausgehen, wenn wir mit der Sendung dann anfangen? Gehen Sie nur raus. Ja, dann gehen wir mal in zwei. Raus hier. Aus der Welt der kleinen roten Autos, heute Außenaufnahmen am Nürburgring, wo es dann bald auch stinken wird. Während Toni Schumacher dem Borussia Dortmund zum zweiten Male zur deutschen Meisterschaft verholfen hat, durch seine spontane Einwechslung in den letzten 3 Minuten, sind Sie, Herr Schumacher, gegen eine Mauer gefahren. Wieso? Ja, und zwar nicht etwa auf dem Nürburgring, sondern hier in Monte Carlo in Monaco. Ach, in Monaco? Ja, also das mit der Mauer, ich weiß es nicht. Ich möchte das gerne bestreiten. Und außerdem war die Problematik folgendermaßen gelagert. Ich saß also im Cockpit meines roten Rennwagens. Ich erspähte hinter mir schräg plötzlich bereits die Flasche mit dem Siegersekt, die es nachher zu öffnen galt. Und ich guckte mich ein bisschen um, hatte den Eindruck, ich lag vorne und wollte dann den Sekt einfach schon mal aufmachen, ne? Und dann ist mir aber, weil es also schon so geschüttelt hatte im Auto, der Korken durchs Cockpit geflogen, gegen die Scheibe geprallt. Und dann hatte ich also Angst um das empfindliche Sichtfenster meines Helms. Sie sehen das hier, Sie können auch mal klopfen. Ah ja, das und, ist wirklich hart. Ich habe dann also mit der Hand das Sichtfenster beschützt und hatte dann aber keine Hand mehr frei zum Steuern. Und dann kam ja also die Mauer in die Quere, von deren Existenz ich ja überhaupt nichts gewusst hatte. Und jetzt fängt es hier an zu stinken, habe ich den Eindruck. Das stinkt ganz erbärmlich hier. Wo kommt denn das her? Das ist ja furchtbar. Es stinkt ja wie in einem Rennstall. Noch 14 Minuten bis zum Welt- Untergang. Das Motto unserer heutigen Sendung deshalb, die Tagesordnung 46 findet nicht statt. Noch 13 Minuten und 40 Sekunden bis zum Weltuntergang. Wir gehen zurück ins Studio. Ja, vielleicht müssen wir doch wieder rein. Draußen stinkt es ja auch. Immer noch ein bisschen streng. Schauen Sie hier, die Tür steht schon. Herr Schreifogel, kommen Sie auch noch? Ja. Herr Angermeier, wir müssen jetzt anfangen. Ja, was bin ich? Ja, Sie sind Redakteur hier. Wir müssen jetzt anfangen. Ach so, ja, dann senden wir halt mal raus. Ja, würde ich auch sagen. Das Geräusch hat aufgehört. Oh, schön. Das ist ja schon mal angenehm. Das ist mal ein... Oh nein. Da ist es wieder. Schade. Scheiße. Das ist wirklich sehr schade. Wo bleibt denn Programmierman? Na gut, wir fangen jetzt an mit der Sendung. Lässt auf sich warten. Wahrscheinlich hat er viel zu tun. Wir haben heute einen besonderen Gast hier im Studio. Wer ist es denn? Ja, wenn wir alle, wären wir unser Gast, dann wüssten wir alle das jetzt schon. Eigentlich wissen wir es ja auch schon von vorhin. Ach, aber die Zuhörer wissen es noch nicht. Und wenn sie ich nicht wären, dann wüssten sie es. Ja. Wir haben ja auch gerade erst mit der Sendung angefangen. Wir haben es zu tun mit Frau Erika Kinderreit. Guten Abend. Guten Abend, Frau Kinderreit. Und Frau Kinderreit ist Hellseherin. Das ist richtig. Ja. Ja. Ja. Haben wir hier schon vielleicht Anrufer in der Leitung? Vielleicht hier auf der Leitung 1? Oder? Ja, grüß Gott. Ja, guten Abend. Ich bin Erika Kinderreit. Können Sie mich verstehen? Ja, ich kann Sie sehr gut verstehen. Können Sie mich verstehen? Ja, ich verstehe Sie sehr gut und ich verstehe... Ach, Sie verstehen mich überhaupt nicht. Doch, ich verstehe Sie sehr gut. Sagen Sie mir doch mal Ihr Sternzeichen. Ja, ich bin Jungfrau. Ah, ja. Und jetzt hätte ich die Frage, muss das so bleiben, dass ich Jungfrau bleibe? Ja, ich sehe, dass Sie ein sehr zurückhaltender Mensch sind und ich muss Ihnen sagen, solange diese Sendung dauert, besteht wenig Aussicht, dass sich daran etwas ändert. Aber lassen Sie den Kopf nicht hängen. Es gibt Schlimmeres, es gibt wirklich Schlimmeres. Gut, ne? Zum Beispiel den Weltuntergang. Nein, jetzt beruhigen Sie sich doch. Vielleicht wenigstens noch irgendwas Positives sagen? Machen Sie sich keine Sorgen. In 14 Minuten wird sich alles klären und dann haben Sie keine Probleme mehr. Das verspreche ich Ihnen. 13 Minuten, 13 Minuten. Vielleicht können wir jetzt... 13 Minuten ist euch vorbei, dann. Hier, Leitung 2. Ja, wir haben noch einen anderen Anrufer. Sie nicht mehr leiden, nein. Leitung 2. Dann trinke ich jetzt noch ein Bier. Dankeschön. Das ist, glaube ich... Ja. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, guten Abend. Ich weiß nicht. Ich bin Erika Kinderreit. Ja, wer sind Sie? Es ist wieder dieser Bildschirm. Es sind zwei Drähte. Es ist ein blauer Draht und ein grüner Draht. Und wenn ach, dann machen Sie sich keine Sorgen. Er sieht mich nicht mehr an. Es ist schlimm. Ja. Es ist furchtbar. Ich verstehe das nicht. Es ist ein blauer und ach, ein wir haben doch alle einen Computer zu Hause, nicht wahr? Und dieses Problem ist doch nun wirklich nicht so gravierend. Wirklich? Für mich ich schon. Ich sehe, dass Sie im Grunde ein sehr energischer Mensch sind. Ja, und wieso? Es ist mein nein. einziges Gerät. Ich sehe, dass Sie... Furchtbar. Sie sind doch Sternzeichen Amiga, nicht wahr? Und im Grunde heißt es doch, dass Sie sich sehr gut auskennen. Aber ich meine... Sie müssen sich besinnen auf Ihre Qualitäten und dann wird das gar kein Problem sein. Ja. Und in 11 Minuten haben Sie sowieso keine Probleme mehr. Keine Probleme? Nein. Keine Probleme? Ich sage Ihnen heute Abend, dass Sie in 11 Minuten kein Problem mehr haben werden. Keine Probleme? Lehnen Sie sich zurück. Keine Probleme? Ja. Keine Probleme? Oh, Mann, oh Mann. Vielleicht jetzt dem haben Sie aber geholfen. Ach, das bin ich gewöhnt. Die Leute ja, vielleicht reagieren noch alle so. Ein dritter Anrufer. Wir haben noch einen auf Leitung auf Linie 5 ist das. Linie Aquavit. Ja, Linie Aquavit. Ja, guten Tag, Frau Kinderreit. Guten Abend. Mein Name ist Müller-Finskay aus Düsseldorf. Ah, Herr Müller-Finskay, würden Sie mir mal Ihr Sternzeichen verraten? Ja, ich bin scharf. Scharf? Ach, dann sind Sie ein sehr sanftmütiger Mensch, nicht wahr? Ja, das kann durchaus sein. Ja, das haben Sie ganz, das ja ist ich sehe, dass Sie schon einiges erduldet haben in Ihrem Leben, aber Sie sind so geduldig. Das ist ja wirklich erstaunlich, weil Sie ja, Sie sind wirklich ein guter Mensch, möchte ich sagen, und... Ein Mensch wie stimmt, Sie muss sich doch überhaupt keine Sorgen machen, denn alles wird sich zum Besten den wenden. Wir brauchen hier in der Sendung. Darf ich vielleicht gerade mal eingreifen? Herr Finskay, wie war der Name? Müller-Finskay. Herr Müller-Finskay aus Düsseldorf. Ich wohne doch gar nicht. Düsseldorf ist ein bisschen weit. In 10 Minuten wird ach, stimmt, alles in 10 Minuten Ende. Ist sowieso Bach alles runter. Zu Ende. Ja. Ja. Aber wir dachten, wir könnten Sie ja brauchen, wenn Sie gut sind. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Problem, wo ich um Rat fragen wollte. Bitte. Ich habe Ihre Sendung, Ihre hervorragende Sendung, die ich sonst immer sehe, eben gerade erst eingeschaltet und kann jetzt dem nicht richtig folgen. Was kann ich denn da tun? Lohnt sich das denn überhaupt noch, wenn ich jetzt weiter zuhöre? Ach, ich würde sagen, jetzt machen Sie sich's bequem und hören Sie einfach die restlichen 9 Minuten noch zu. Ja, Sie meinen, das lohnt sich. Ich meine, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann will ich das tun. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Zukunft. Sehr gut. Ich meine, ja, vielen Dank. Ihre Leber sieht nicht so gut aus, aber das ist alles kein Problem mehr in absehbarer Zeit. Sie sind erstaunlich, Frau Kinderheit. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, ich bin auch Hellseherin, da ist das normal. Ja, nun, ja. Ja, das beeindruckt mich doch sehr, Frau Kinderheit. Vielleicht könnten Sie mir noch... Ich möchte morgen früh, habe ich schon Kartoffeln vorbereitet und wollte die dann auch garen. Morgen und ich früh. Weiß nicht, wie viel Wasser ich dann nehmen soll. Aber das ist gar nicht die Frage, sondern ich wollte wissen, Quark oder Joghurt? Was würden Sie mir... Oh, also bei Ihren Cholesterinwerten würde ich doch Joghurt empfehlen. Woher wissen Sie, was... Ja, wissen Sie... Ich weiß alles über uns. Sie sind... Kann ja auch hell sehen. Auch das mit dem Geschirr. Das gibt's doch gar Sie nicht. Sie sind Sternzeichen Dorsch und Dorsche haben sehr hohe... Cholesterinwerte. Dorsch? Ach, da haben wir aber, glaube ich, noch jemanden auf der letzten Leitung. Ich dachte, ich wäre Heilbutt. Sollen wir den noch gerade reinschalten? Ja, also bitte noch auf Leitung 5. Nee. Ja, mein Name ist Programmierman. Ah, was? Guten Tag, Herr Programmierman. Sternzeichen Rechtsanwalt. Nee, Arschgeige. Sternzeichen Rechtsanwalt, Aszendent Arschgeige. Ja, natürlich. Ja, da haben Sie ein Problem, denn ich sehe, dass Sie einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, aber andererseits ein totales Arschloch sind. Ich möchte doch nur die Welt in Ordnung bringen. Ja, das wird sich alles arrangieren, Herr Programmiermann. Haben Sie mich Arschloch genannt? Aber nein, das würde mir noch nie einfallen. Oh, dann habe ich mich wohl verhört. Um die Welt machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird alles in Ordnung kommen. Moment mal, ich mache mir allmählich Sorgen, Herr Programmierer, Sie sollten hier sein und diesen Gestank beseitigen und das Geräusch und die Weltuntergang auch ein bisschen aufhalten. Was heißt denn, da machen Sie sich keine Sorgen? Ich stehe vor dem Haus in der Telefonzelle mit meinem Handy in der Hand. Oh. Ich bin in 5 Sekunden bei Ihnen. Das ist fein. Bis dann. Oh, scheiße. Kommt er hier rauf? Ja, Frau Kinderreit, da danken wir Ihnen schön, dass Sie hier zu uns nach Tübingen zur Wüstenwelle gekommen sind. Und ja, bitte. Es hat mich sehr gefreut. Was glauben Sie, wann Sie das nächste Mal hier sind? Können Sie das schon sagen? Gut, dass Sie sich aus dieser Arschlochgeschichte noch rausgewunden haben. Glauben Sie nicht, dass es das letzte Mal ist, dass ich überhaupt irgendwo sein werde? Ach, der Weltuntergang, ja. Ach, dann bleiben Sie doch gleich bei uns. Dann können Sie gleich hier bleiben. Setzen Sie sich doch da. Ja, danke. Wir warten auf Programmiermail. Ja, der müsste ja, die 5 Sekunden sind auch längst um. Ach, dieses Geräusch. Nicht mehr verlassen. Sonst wird es dann noch lauter. Und zwar folgendes, also ich habe jetzt gerade einen Anruf erhalten von meinem Mitbewohner Programmierman, der hat also von einer Telefonzelle aus mit seinem Handy mich angerufen und mir noch mehrere Ausreden zur Verfügung gestellt für die Sache mit der Mauer. Die erste wäre also, ich bin gegen die Mauer gefahren, weil er gerade, während ich im Rennen lag, also an meinem Motor rumgeschraubt hat und da ist ihm der Engländerschlüssel da in die Motorenmechanik geraten und da war das mit der Mauer unausweichlich. Zweitens, ich war gerade am Cockpit am Fühlen, im Kühlwasser, wo ich ja den Siegessekt schon kalt gestellt hatte, da flog mir plötzlich eine Fliege um die Nase. Ich schlug danach, hatte ja die andere Hand noch in Kühlwasser und dann war plötzlich passiert, da saß ich vor der Mauer. Ich war ja 100 Stundenkilometer schnell. Drittens, ich guckte mich also plötzlich um. Ich lag ja also souverän vorne und wollte jetzt sehen, meine Freundin über der Tribüne, wie die in ihrer Penthouse-Wohnung sich vielleicht umzieht. Dann habe ich aber leider, da hat mich schon die Vorstellung so erregt, dass ich mir den Siegessekt dann also inzwischen die Beine geklemmt hatte und dabei habe ich kurz runtergesehen und schon war es passiert, ne? Viertens, da könnte ich dann noch sagen, dass mich plötzlich etwas irritiert hat und zwar... weiß ich jetzt auch nicht mehr, was das war. Es stinkt jedenfalls ja, unheimlich. Herr Schumacher, und das wir mit danken der Mauer, für dieses das ist Interview. Ja ich gebe zurück im Angesicht in die des Weltuntergangs auch gar nicht mehr so wichtig. Programmierman. Zur Stelle. Im Studio der Wüstenwelle. Das haben Sie ja schön gereimt, Herr Programmierman. Ja, ich habe es gerade im Treppenhaus gereimt. Darum hat es etwas länger gedauert. Ja, herzlich willkommen hier bei uns, bei eurer Tagesordnung. Willkommen. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass du herkommst, du Programmierman. Ja, aber wirklich Zeit. Mein lieber Luja. Wo soll ich denn Hand anlegen? Ja, wir haben ja als erstes gleich dieses Geräusch. Das könnten wir abstellen. Dieses Geräusch? Ja? Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ah ja. Sehen Sie, ich habe hier meinen Geräuschbaukasten. Ach so, jetzt? Das sieht das aber sieht gefährlich, gefährlich aus. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Jetzt stelle ich das ab. Passen Sie auf. Das hätten Sie auch selber gekonnt. Ich werde Ihnen die doppelte Gebühr dafür berechnen. Das ist ja kinderleicht für sich. So, was als nächstes? Was soll ich noch abstellen? Na, es stinkt hier so entsetzlich. Jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir auch auf. Ja. Dieser brenzliche Geruch. Ich sauge den Geruch einfach ein. Um Gottes Willen. Jetzt ist er fort. Und puste ihn in diese Luftmatratze. Herr Programmierman! Ja, Schauf. Sie haben unser Mischpult aufgeblasen. Wie sollen wir denn jetzt Sendung machen? Ja, was bilden Sie sich überhaupt ein? Das darf doch nicht wahr sein. Lassen Sie sofort die heiße Luft wieder aus den Geräten der Wüstenwelle. Fuschen Sie mir bitte nicht in meine Arbeit. Ja, was bilden Sie sich eigentlich ein? Am besten, Sie gehen alle vor die Tür. Aber super gemütlich ist es Sie jetzt, gehen das Mischbuch. Super weich und gemütlich. Ja, vor die Tür. Ja, dann gehen wir halt, oder? Na, ich weiß nicht. Ich wundere, ob wir auch wieder aufstehen wollen. Ja, ich komme mit. Naja, los. Und die Sache mit der Welt, die bringe ich auch in Ordnung. Nur hinaus mit Ihnen. Aber dann gehen wir halt mal. Also, gut, ich meine, das Mikro haben wir ja dabei. Ich kann gar nichts mehr sehen. Jetzt mal schauen, was ich als nächstes. So, jetzt sind wir draußen. Was der jetzt wohl da drin macht, ist riecht schon nicht mehr ganz so streng. Wer weiß, wie es jetzt im Mischpult riecht? Weiß wohl keiner so genau. Ob wir mit dem Mischpult noch arbeiten können? Das ist ja eine Zeitbombe jetzt. Ich hätte mich gerne mal draufgelegt auf das Mischpult. Das war so schön weich und aufgeblasen. Ach, was ist denn mit dem Studio los? Fällt euch nichts auf? Das hebt langsam. Glanz. Frau Kinderreich. Das hebt ab. Was ist denn das? Ja, Herr Schrauscheiße, das erstaunt sich jetzt. Das konnte ich nicht voraussehen. Hören Sie doch, Motorengeräusch. Was hat denn der da gemacht? Ja, das weiß ich doch nicht. Das Studio hebt ab. Das fliegt einfach weg. Fliegt in die Luft, das Studio ist. Das erhebt gar sich. Wie auf Silberschwingen. Ist ja eigentlich ganz schön, aber es ist unser Studio gewesen. Unser Studio. Herr Blinsky? Was machen wir denn jetzt ohne Studio? Jetzt ist es weg. Ich meine, das Gute daran ist ja vielleicht, dass der Weltuntergang jetzt auch mit dem Studio weggeflogen ist. Das ist gar nicht gut, ich bin ruiniert. Das macht gar nichts. Meine Reputation. Das wird morgen wieder alles gut, ich sehe das, genau. Die Leute glauben sowieso nicht, was sie im Radio hören. Außerdem, vielleicht wird ja jetzt der Weltuntergang auf den Mond geschossen. Wenn Sie vielleicht an den Geräten draußen mal aus dem Fenster schauen wollen. Vielleicht sehen Sie was. Aber ja, da ist er gut, weil der Mond ist ja quasi hinter Pfiteife für uns, gell? Das kann gar nicht passieren. Nicht. Aber vielleicht verfehlt der Weltuntergang den Mond ja auch, oder? Dann bleibt uns der Mond auch erhalten. Vollmond, Neumond. Nichts wird sich ändern. Programmierman wird es schon richten. Unterwegs zur Jungfrau und dann wird vielleicht doch noch alles gut für mich. Ja, vielleicht ein anderes Sternzeichen, ein neues für Sie. Schau. Oh. Vielleicht ein Bayer-Dynamik-Kopfhörer. Hoho, das haben Sie schön gesagt. Ja, dann können wir jetzt vielleicht nochmal die Abmoderation endgültig machen. Die Folge hieß jetzt leider Eure Tagesordnung 46 findet nicht statt. Das stimmt aber natürlich gar nicht. Nein. Weil der Weltuntergang ist ja jetzt weg. Nächste Woche wie üblich Tagesordnung, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, und die Folge heute haben gemacht der Michael Ebmeier, der Clemens Kieser und dann die Caroline Hertha war die Wahrsagerin, Sven Saale als Schaf. Ich habe da noch eine Stimme erkannt, das war der Lothar Heinle. Ja, da war dann auch der Kai Schreiber. Und die sagen jetzt wie immer alle viel zu laut. Tschüss! Keiner hat mich Herr Gesangsverein gemacht. Herr Gesangsverein, mein lieber Herr Gesangsverein, es tut mir leid. Ach, für dich, mein lieber Schoko.